WDR 5. Erlebte Geschichten. Als 68er ist Gerd Konrad, Jahrgang 1941, gestern wurde er 75, ein Zeitzeuge. Der Mann mit der Kamera gehörte zum berühmten, später relegierten ersten Studentenjahrgang der 1966 gegründeten Filmhochschule in Berlin. Der Protest gegen den amerikanischen Vietnamkrieg hatte die Studentenbewegung ausgelöst, die sich gegen die schuldige deutsche Vätergeneration richtete, und Gerd Konrad war mittendrin. Als junger Vater zählte er zu den Gründern des ersten Kinderladens und er war Gast in der Kommune 1, kannte und bewunderte Rudi Dutschke. Alles, was ihm wichtig erschien, hielt er mit der Kamera fest. Die Geburt seiner Tochter, die Anti-Vietnam-Demonstrationen, die Prügeleien der Polizisten, die Arbeiter bei Osram und seine Reisen. Ich wurde 1941 in einem Ort geboren, der heißt Schwiebus. Der ist zwischen Frankfurt-Oder und Posen auf der Strecke Berlin-Warschau. Ist jetzt polnisch. Meine Eltern sind klassische Liberale. Mein Vater hatte immer so eine Haltung. Er war ein sehr gutmütiger Mensch und war im Gegensatz zu seinen Geschwistern, die alle ganz hochkarätige Nazis waren, SS waren, am Ende ein ganz kleiner Soldat, der überlebt hat. Wir sind ja 45 dann geflüchtet. Diese Tatsache, dass ich Flüchtling bin, hat mich am meisten geprägt. Dass quasi immer gepackte Koffer standen. Und als es klar war, dass die Rote Armee 20 Kilometer vor Schwiebus ist, hieß es sofort weg. Diese Flucht, dieses der Wohnung für immer Ade sagen, also mit Schmerzen habe ich wirklich auf meine Spielecke geguckt, weil irgendwie war klar unbewusst, das sehe ich nicht mehr wieder. Und das ist eben auch so passiert, nicht? Das war also, oh, das ist wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und dann auf einmal in einem kleinen Städtchen anzukommen, Großbreitenbach im Thüringer Wald, wo nur große Bäume waren, das hat mich vollkommen sofort in den Bann gezogen, diese großen Wälder. Naja, durch die Flucht ist unsere Familie ja auch sehr auseinandergerissen worden. Ein Teil lebte in West-Berlin und ein Teil war auch in der Bundesrepublik. Von daher gab es Kontakte. Es kam Päckchen. Es kam Päckchen mit Schokolade, Apfelsinen, Kaffee, Tabak. Manchmal war absichtlich das nochmal in ein Stück Zeitungspapier, der Quick, eingewickelt. Und so habe ich die Quick gelesen, früh, und konnte mir das alles gar nicht vorstellen, dass das war letztlich alles irgendwie Hollywood. Naja, um das fortzuführen, müsste man eigentlich sagen, dass wir dann nach Erfurt gezogen sind, vom Thüringer Wald, in eine wunderschöne mittelalterliche Stadt Erfurt. Und gleichzeitig fing der Sozialismus an. Also wir kamen aus der Schule und wir sollten Pioniere werden. Ohne Ende Feiertage, Tag des Lehrers, Tag der Frau, Tag des Kindes, Tag des Eisenbahners, Tag des Sportlers. Und immer wurde in der Schule irgendwas Besonderes gemacht und gefeiert. Und ich habe mich sehr gerne an der Ausgestaltung der Wandzeitung beteiligt. Aber das ist ja so eine Nebengeschichte. Ja, und dann hatte meine Eltern eben auch gute Kontakte zur evangelischen Kirche, auch über einen sehr aktiven, ganz tollen Pfarrer. Der sagte uns, ich könnte nach West-Berlin gehen, in ein Internat und dort aufs Gymnasium. Das fand ich gut, weil ich auch so ein gewisses Gefühl von Enge hatte zu Hause. Ich bin das mittlere Kind, ich habe einen größeren Bruder, eine kleinere Schwester. Und das, was man damals nicht wusste, ist, dass ich ein richtig klassischer Legastheniker war. Also ich habe alles, was mit Grammatik zusammenhing, immer vollkommen verhauen. Und das hat natürlich unglaublich auch aufs Gemüt geschlagen, nicht? Das war einfach fürchterlich. Mein Körper hat reagiert. Also in den Schulferien habe ich immer irrsinnige Reisen nach Paris gemacht und bis zum Nordkap per Anhalter gefahren mit einem Freund aus dem Internat. Da war ich 16 Jahre alt, haben wir geschafft. Aber ich muss mich auf dieser Reise so durchgehungert haben, dass ich eben Tuberkulose gekriegt habe. Und ich kam ins Krankenhaus. Das war die Antwort des Körpers auf die seelische Situation. Ja, und da hatte ich auf einmal Zeit, über mich nachzudenken. habe ganz, ganz viele Bücher gelesen. Und da habe ich auch das erste Mal etwas gelesen bei Dostojewski, was mich mein Leben lang animiert hat, bestimmte Dinge zu experimentieren. Das hat mich total fasziniert. Als ich dann in West-Berlin war, kam ich halt auch in die Pubertät. Und das war bei mir sehr wichtig und stark. Also ich habe mich ganz intensiv mit Mädels beschäftigt. Ich hatte auch eine kurze Phase, wo ich mit Männern Beziehungen hatte. Ich hatte dann eben eine Lehre gemacht als Fotograf und habe diese Lehre finanziert durch Arbeit als Statist am Theater. Und da habe ich eine zukünftige Schauspielerin kennengelernt, die hat mich komplett fasziniert. Und ich hatte irgendwann den Entschluss gefasst, ich muss mal nach Italien gehen, ich möchte da leben, weil ich hatte diese Filme von Fellini vor allen Dingen und von Antonioni gesehen. Und überhaupt Rom, dachte ich, das ist es. Und habe das dieser jungen Frau auch gesagt. Und ich glaube, das fand sie so wahnsinnig aufregend, dass sie mit dem Koffer vor der Tür stand und sagt, ich komme mit. Ja, und dann sind wir da nach Rom und haben da uns eine Wohnung gesucht und Arbeit gesucht. Ich kannte einige Menschen, die da lebten und die haben uns so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Lena wurde schwanger und das Kind wurde am 19. September in Rom geboren. Und es war einfach für uns sehr, sehr schön. Wir sind sogar mit hochschwangerem Bauch noch baden gegangen. Die Italiener sind vollkommen ausgeflippt, dass da eine Frau im Bikini lief und ihren runden Bauch der Welt gezeigt hat, der Sonne. Und ja, als es dann soweit war, habe ich den Arzt gefragt, ob ich da dabei sein dürfte, weil das war einfach klar, und ob ich es vielleicht auch filmen dürfte. Und der hat mir erlaubt, dass ich da unter den Nonnen, es waren nur Nonnen, in wunderschönen weißen, großen Gewändern dabei bin und da mit normal 8 filmen durfte. Am Theater, als ich da als Statist am Theater gearbeitet habe, war ich im Ensemble von der Erstaufführung von dem Stück Marat von Peter Weiß. Und Peter Weiß sollte Direktor der ersten Filmschule werden. Und dann bin ich nach einer Probe zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne da studieren. Da hat er gesagt, ach, das dauert noch eine lange Zeit, aber bewerben Sie sich mal dort und dort beim Senat. Und das hat dann 3 Jahre gedauert. Dann bekam ich tatsächlich von dieser Stelle, Sie haben sich beworben, die Schule wird eröffnet, möchten Sie denn noch sich bewerben? Dann habe ich das getan, ich wurde genommen. Das hieß, wir ziehen von Rom nach Berlin zurück. Zumal eben diese Schule auch ganz zum Konzept der Regierung von Willy Brandt passte. Das war auch schon, also neue Bildungsinhalte schaffen, sich öffnen und so weiter. Also ich bin an diese Filmschule gegangen mit dem Ziel, ich möchte Kameramann werden. Also ich habe ja erzählt, dass ich eigentlich Legastheniker war in meiner Kindheit. Und Legastheniker sind Menschen, die eben oft eine sehr starke musische Ausprägung haben, die eben auch viel mit Sehen zu tun hat. Und ich dachte, das ist das Arbeitsinstrument, wo ich mich am besten ausdrücken kann. Die Schule wurde 1966 eröffnet und im Dezember 1966 starteten hier die Kampagnen im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg. Und ich war auf der ersten Demonstration und wurde da verhaftet, weil ich einem Polizisten in den Hintern getreten habe. Der hat zu viert haben sie auf einen am Boden liegenden Demonstrant eingeschlagen. Da habe ich solche Wut gekriegt, habe einen wahnsinnigen Anlauf genommen, den in den Hintern getreten. Der hat geschrien, ich bin weggerannt und Passanten haben mich festgehalten. Dann saß ich in der Wanne, da wurde ich auch erstmal getreten und geschlagen. Dann war ich in einem Polizeigefängnis mit 25 anderen Leuten. Ja, das war sozusagen meine 68er Taufe. Und dann gab es halt große Auseinandersetzungen an der Filmschule über Anti-Vietnam. Und es ging eben auch um diese Frage, für wen ist man? Also es wurde ein Studentenrat entwickelt. Das erste Mal waren Studenten paritätisch gleichberechtigt. Das war wirklich eine ganz wichtige demokratische Erfahrung. Eigentlich meine erste richtig demokratische Erfahrung, dass ich Mitspracherecht hatte und aber auch verpflichtet war, irgendetwas zu wollen, was konstruktiv war. Aber die Vorschläge wurden eben immer abstrakter. Zum Beispiel, wir wollten die Selbstverwaltung der Schule beziehungsweise der Geräte und des Etats und so weiter und so weiter. Also es kam doch dann sehr zu harten Auseinandersetzungen. Damals waren das dann eben Institutsbesetzungen, Rektoratsbesetzungen. Das Ganze endete damit, dass wir Hausverbot bekommen haben und uns die Studienverträge gekündigt wurden und wir sozusagen auf der Straße saßen. Ein riesiges Politikum, das hatte es vorher noch nie gegeben, dass ein Jahrgang von einer neu gegründeten Schule quasi schon nach 2 Jahren auf die Straße gesetzt wird. Das hat ein großes publizistisches Echo und hat natürlich uns alle auch geprägt. Und dann kamen natürlich ganz viele Fragen auf, die speziell für uns, für Lena und mich, dann dazu führten, dass wir uns an dieser Gründung von diesen Kinderläden beteiligt haben. Das war 1968. Es gab so ein gemeinsames Konzept von freier Erziehung. Und freie Erziehung hieß eben erstmal auf keinen Fall Gewalt. Fingerfarben waren damals, also dieses Spielen mit Farben, die konnten sich von morgens bis abends anmalen. Es gab eine andere Frage in der Reinigkeitserziehung. Also es wurde offensiv damit umgegangen, was ist Kacke, was ist Pisse, wo wird gekackt, sind Jungs und Mädchen getrennt? Wir haben gesagt, nein. Und es wurden Ballgeräume eingerichtet, also wo sie richtig rumtoben konnten, Toberäume, was heute überall der Fall ist. Und es wurde eben auch eine große gemeinsame Duschraum eingerichtet, also Nassraum, dass sie wieder ordentlich rumspielen konnten mit Schläuchen und so weiter und so weiter. Naja, und das waren natürlich alles Punkte, die gerne aufgegriffen wurden von den Konservativen, die dann eben dagegen waren. Ja. Ich habe in der ersten Demonstration gegen den Vietnamkrieg Dieter Kunzelmann kennengelernt. Einer, der später als Kommunarde unglaublich bekannt wurde, aber auch sehr einflussreich war. Quasi über Dieter Kunzelmann habe ich dann Kontakt zur Kommune 1 gekriegt. Und über den Kinderladen war ich wiederum mit denen von der Kommune 2 sehr befreundet. Und die hatte schon so das Modell des Kommunehaften, nämlich dass allen gehört alles und es wird gleich verteilt. Jeder kriegt nach dem, was er braucht und tut das, was er kann. Wunderbare Ideale, aber in der alltäglichen Realität sah es eben ganz anders aus, weil jedes Kind war anders, jede Ehe war anders. Und das war eigentlich erstmal etwas, was 68 passierte. Die Menschen veränderten sich und eingegangene Beziehungen wurden gelöst und man ist neue eingegangen und dann gab es Kinder aus der zweiten oder dritten Ehe und es wurde ziemlich auf den Kopf gestellt, was bis dahin gesellschaftliche Normen gewesen waren. An der DFFB lernte ich hochinteressante andere Menschen kennen, unter anderem einen, der ist später doch sehr bekannt geworden als RAF-Mitglied, Holger Mainz. Holger war für mich dann eben sehr wichtig. Wir haben zusammen verschiedene Sachen gemacht, zum Beispiel auch an der Zeitschrift 883 gearbeitet. Holger hat sich entschieden, mit der neu gegründeten RAF mitzugehen und da haben wir uns dann eben auch getrennt darüber, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht. Ich finde, ich habe Familie, ich habe ein Kind, ich habe Verantwortung und es einfach ganz klar war, in dem Moment, wo man sich für diese Richtung entscheidet, ist man über relativ kurze Zeit nicht mehr am Leben, was ja dann auch passiert ist. Naja, diese 68er-Zeit hat eben in ganz, ganz viele Bereiche gewirkt. Also es gab einerseits die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, mit der eigenen Herkunft, mit den Eltern, deren Verwicklung in den Faschismus. Und gleichzeitig waren eben auf der anderen Seite diese utopischen Modelle des Kommunismus, wie zum Beispiel eben in China, wo uns wirklich gut gemachte Propaganda erreichte und wir glaubten, dass da etwas verwirklicht wird, was wirklich in dem Sinne war, dass Mann und Frau gleichgestellt sind, dass natürlich die Demokratie vom Volk ausgeht. Das fanden wir gut und glaubten auch daran. Ich glaubte auch daran. Ich glaubte, dass das möglich ist. Das hatte aber eben auch sehr viel mit diesem stark protestantisch geprägten Kindheit zu tun. Also dass zum Beispiel jemand wie Rudi Dutschke oder auch Gudrun Enslin, die ich beide kannte, aus sehr stark geprägt protestantischen Familien gekommen sind. Und das waren viele in dieser APO-Bewegung. Also es war ein eigentlich klassisches Aufleben auch des berechtigten Aufbegehrens gegen Herrschaft, gegen, wie man eben sagt, den Muff von 1000 Jahren unter den Talaren. Also ich war dann Vater und wir haben diesen Kinderladen angefangen. Und das war etwas, was Lena und mich auch auf einer bestimmten Weise zusammengebracht hat, dass wir was Kreatives zusammen gemacht haben und auch ein Korrektiv hatten. Also die Eltern, die waren auch Korrektive gegeneinander. Aber es war eben auch gleichzeitig diese Tendenz, Auflösung oder auch sogar der ganz bewusste praktische und ideologische Kampf gegen die Kleinfamilie. Und das hat natürlich dazu geführt, dass unsere Familie auseinandergeknallt ist. Also auseinandergeknallt, weil wir jeder verschiedene Beziehungen eingegangen sind. Es kamen Erlebnisse wie Drogen dazu, dass man eine ganz andere Art von Sensibilität auf einmal erlebte, die neue Musik. Und das führte eben dazu, dass unsere Familie auseinanderging und wir versucht haben, in neuen Verhältnissen mit diesen neuen Inhalten zu leben. Und auf einmal guckten wir quasi wie in so einen Spiegel, wer sind wir eigentlich? Und da stellten wir eben auch große Defizite fest. Und im Nachhinein muss man eben sagen, haben wir uns eigentlich erstmal auch gar nicht so sehr intensiv miteinander beschäftigt. Also Details aus der Biografie meiner Frau, die habe ich erst viel später erfahren. Und welche Auseinandersetzung sie zu Hause führen musste, um das zu werden, was sie eben werden wollte. Und als dann eben diese Familie auseinanderging, wurde auf einmal deutlich, ja, dass sie auch große seelische Probleme hatte. Oder wir alle. Dass wir sowas wie Depressionen kannten und gar nicht wussten, was das ist. Also Lena zum Beispiel hat ganz, ganz schnell ganz viele Phasen dieser Entwicklung durchlebt, hat sich dann auch einer Fraktion von der RAF angeschlossen, ist dann nach Palästina, hat da eben auch mit Dieter Kunzelmann dann so Trainingscamps gemacht und dann kam sie hier zurück, wo sie eben so anfing, Stadtguerilla zu machen und ist dann da sofort wieder ausgestiegen und ins andere Extrem gegangen, nämlich wieder sozusagen Drogen und Hippie, Freiheit. Und gleichzeitig hatte sie ein unglaublich hohes Maß an Intellektualität. Sie hat Gertrud Stein für den Suhrkamp Verlag übersetzt, angefangen. Sie hat verschiedene andere Bücher gemacht und hatte unheimlich viel drauf, also konnte 4, 5 Sprachen. Aber diese ganzen Widersprüche haben eigentlich sie ausbrennen lassen. Und dann hat sie eben daraus die Entscheidung getroffen, sich eben selbst das Leben zu nehmen. Für mich war das außerordentlich schmerzlich, weil ein toter Mensch, ich hatte noch nie jemanden so bewusst tot gesehen wie sie. Und natürlich war das Kind da und das war dann natürlich sofort bei mir. Und es war nie wirklich weg gewesen, aber wir hatten uns das immer so geteilt und das ist wirklich, also alle Menschen, die das erlebt haben, das Selbstmord ist nochmal eine ganz besondere Art von mit dem Leben umzugehen. Naja, all diese Erlebnisse, also quasi aus einer Hochschule relegiert zu werden, der Selbstmord der zwar geschiedenen, aber doch Frau, mit der ich sehr verbunden war, weil wir zusammen ein Kind hatten, führte natürlich zu unglaublichen Wunden im Körper. Und da gab es erstmal überhaupt gar kein Ventil, das zu leben. Und ich traf auf Menschen, die sich mit Atem und Körper beschäftigten, die Bioenergetik machten. Und danach lernte ich Leute kennen, die machten dynamische Meditation. Die folgten einem Guru, der wurde Guru genannt, Bhagwan. Da habe ich Meditation gemacht und nach der ersten Meditation wusste ich sofort, das ist das, was ich gesucht habe. Der hat es so auf den Punkt gebracht mit einer Technik, die mich geheilt hat. Ich wollte natürlich wissen, wer das ist und wo der ist und dann hat mich das nach Indien gebracht. Das hat mich auch nach Amerika gebracht. Und dieses Netzwerk hat dazu geführt, dass ich nach Australien gefahren bin, dass ich nach Japan gefahren bin. Und das hat erstmal, also auch Japan, Australien habe ich die Aborigines kennengelernt und in Japan hat mich eben das moderne Design interessiert. Naja, es gab ja noch ein anderes Problem. Also einerseits war ich in einer bestimmten Weise Legastheniker. Gleichzeitig erlebte ich mich aber auch als stumm. Also das fand ich wie eine Art doppelte Behinderung. Ich hatte Geschwister, die waren große Musiker. Mein Bruder spielte herzzerreißend Querflöte. Meine Schwester wurde eine brillante Cellistin. Beide professionelle Musiker und ich stumm. Und eigentlich auf dieser Reise nach Australien und auch im Vorfeld schon hatte ich einen Musiker kennengelernt, der spielte Didgeridoo und der spielte auch Maultrommel. Und das waren Instrumente, wo ich merkte, die kann ich quasi sofort spielen. Ich brauche keine Noten zu können und ich muss nicht nach Noten spielen. Und als ich dann irgendwann eine Platte, eine CD von sibirischen, konkret jakutischen Maultrommlern fand, hörte ich, wie die da Maultrommel gespielt haben. Das konnte ich überhaupt nicht fassen, dass man mit diesem einfachen, kleinen Instrument so hervorragende Töne erzeugen konnte. Und das war ein ganz starker Moment, wo ich merkte, dass da was zum Klingen kam, wonach ich mich immer auch gesehnt habe. Ich wollte auch irgendwie ein Instrument haben, was zu mir passt. Und das habe ich da gefunden. Ja, ich wurde sogar eingeladen, nach Jakutien zu fahren, um dort die größten Maultrommelspieler und Spielerinnen kennenzulernen und zu üben und die Instrumente kennenzulernen, die Kultur kennenzulernen. Und das hält bis heute an. Nee, ich hatte das Glück, dass immer bestimmte Projekte, also Japan, da habe ich einen Film gemacht. Ja, Australien, da hatte ich eben gute Freunde und da hatte ich eben auch gerade vorher etwas Geld verdient. Geld ist für mich ein großes Problem. Ich habe eben immer das, was ich verdient habe, sofort wieder in solche Sachen investiert, was auch ein bisschen ein Problem war. Dass ich immer vor dem Nichts stand und wieder immer vom Neuen anfangen musste. Ich kann eigentlich meinen Preis nicht wirklich richtig bestimmen und auch nicht nennen. Weil ich oft mit den Projekten zu sehr verbunden bin und zu sehr möchte, dass es was wird. Und wahrscheinlich mich auch immer ein bisschen klein mache. Das ist ein Makel. Da hat auch Bhagwan immer gesagt, lerne deinen Preis zu sagen. Das ist das Wichtigste. Mache alles, was du machst, wie ein Diamant, aber lerne deinen Preis. Zeitweise konnte ich das, aber jetzt in der zunehmenden gesellschaftlichen Krise, da traut man sich ja schon noch kaum noch richtige Preise zu machen. Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, zu erzählen, dass ich wieder verheiratet bin, dass ich eine Frau geheiratet habe, die ich schon seit 25 Jahren kenne, mit der ich sehr glücklich bin und gerne mit ihr zusammenlebe. Ein Zustand, den ich mir nie vorstellen konnte, dass ich es aushalten würde, mit einem Menschen so nah zu leben. Und das hat eben auch dazu geführt, dass ich aus meiner alten großen Wohnung ausgezogen bin, wo ich fast 35 Jahre gelebt habe. Und da habe ich eben natürlich alles angucken müssen, was mitgeht, was in die Mülltonne kommt, warum soll es mitgehen. Da hatte sich unendlich viel angesammelt. Unter anderem hatte sich eben auch ganz viel Filmmaterial angesammelt. Und als ich beim Aufräumen mich wirklich quälte, was mache ich damit, kam dann der Gedanke, erzähl doch einfach deinem Enkel auf der Grundlage von diesen Schnipseln Geschichten aus deinem Leben. Und dieser Film ist aus 20 verschiedenen Formaten entstanden. Also sowohl noch Film, Super 8, 16 mm, 35 mm, als auch Halbzoll Japan Standard 1, U-Matic, U-Matic Highband, Beta, Beta SP, High Definition, 1 Zoll, VHS. Und mit dem Film möchte ich meinem Enkel eigentlich nur Mut machen wollen, die Dinge zu tun, wo er das Gefühl hat, die will er machen oder glaubt, machen zu müssen. Der 68er, Gerd Konrad, Filmemacher und gestern 75 Jahre alt geworden, heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Doris Nethen-Jakob. Morgen am Pfingstmontag wieder Erlebte Geschichten und wieder mit einem Mann, der mit der Kamera in seinem Leben umgegangen ist. Gerd Haubold, der vor 50 Jahren einer von denen war, der den weißen Wal im Rhein vor die Linse bekommen wollte als Kameramann für die Wochenschau. Morgen 18.05 Uhr und 22.30 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.